Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Ich glaub an Jesum, welcher spricht: Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Gottlob, ich bin schon frei gemacht und meine Schuld ist weggebracht. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich bau im Leben und im Tod allein auf Jesu Wundenrot. Und würd ich durch des Herrn Verdienst auch noch so treu in seinem Dienst geben, den Sieg dem Bösen ab und sündigte nicht bis ins Grab. So will ich, wenn ich zu ihm komm, nicht denken mehr an Gut und Fromm, sondern da kommt ein Sünderherr, der gern fürs Lösgeld selig wär. Wenn nun kam eine böse Lust, so dankt ich Gott, dass ich nicht musst. Ich sprach zur Lust, zum Stolz, zum Geiz, dafür hing unser Herr am Kreuz. Solang ich noch hienieden bin, so ist und bleibe das mein Sinn. Ich will die Gnaden Jesu Blut bezeugen mit getrostem Mut. Du Ehrenkönig Jesus Christ, des Vaters einger Sohn du bist, erbarme dich der ganzen Welt und segne, was sich zu dir hält.